Zum 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas sind beim verehrten Genossen Kim Jong-un Glückwunschtelegramme und Briefe aus vielen Ländern eingegangen. Unter ihnen sind der Generalsekretär des ZK der Sozialistischen Partei des Volkes Mexikos, die Leiterin der Frauen der Volkspartei Indiens, die Vorsitzende der Zweigstelle der Primorsk-Region des Allrussischen Frauenrates Hoffnung Russlands, die Vorsitzende des Nationalen Frauenbundes Mexikos, die Vorsitzende der Ecuadorianischen Gesellschaft für Frauenbewegung Nella Martinez, der Direktor der indonesischen Firma Millennia Aromada Express, der Abteilungsleiter für Gesundheitswesen des Stadtamtes Tomboku in der Provinz Zaire, der Republik Angola, der gemeinsame Vorsitzende des Afrikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pedro San 2017, die stellvertretende Vorsitzende der Internationalen Demokratischen Frauenföderation und deren ehemalige Vorsitzende. In den Telegrammen und Briefen verwiesen sie darauf, dass die koreanische Frauenbewegung, die sich dank der sorgfältigen Leitung und Fürsorge der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sieg- und ruhmreich entwickelt hat, unter der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un eine neue Blütezeit erlebt. Sie betonten, der 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas werde zu einem wichtigen Anlass dazu, die unvergänglichen revolutionären Verdienste der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die die Frage der Frauenrechte gelöst und die Frauenbewegung auf eine hohe Stufe gebracht haben, zu verteidigen und die unbesiegbare Macht der koreanischen Frauen im festen Zusammenschluss um den verehrten Genossen Kim Jong-un und ihren Geist vor aller Welt nachhaltig zu demonstrieren.